Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 2, Dresden, 16. März 1788. Du hast mich über gewisse Besorgnisse beruhigt, und ich freue mich, dass meine Vermutungen ungegründet und die Nachrichten falsch waren. Gedanken dieser Art konnten mir nicht gleichgültig sein, und als ein Zuschauer des Spiels sah ich vielleicht weiter als du. Hubers Abreise ist nunmehr bestimmt. Er geht zu Anfang des April von hier ab und wird dir schreiben, wann er dich sehen wird. Vorgestern erfuhr Dorschen die Zeit seiner Abreise. Der erste Anfall des Schmerzes war heftig, aber sie wurde doch eher wieder besänftigt, als ich geglaubt hätte. Noch einen solchen Paroxysmus bei der Abreise, und die Trennung wird vielleicht besser ertragen werden, als wir gedacht haben. Glücklicherweise bekamen wir gestern zuerst den Ardinghello. Er hat Huber und mich äußerst interessiert, und wir haben alles, was dazu tauglich war, vorgelesen. Ich selbst bin noch nicht fertig damit. Mir scheint es ein Pendant zum Werther abgeben zu können, Geist und Kraft im Schwelgen, wie jener im Leiden. Über Kunst enthält es sehr lichtvolle Ideen. Der Ausdruck im Einzelnen ist Leben und Fülle, aber der Periodenbau ist dunkel und verworren. Das Dramatische gelingt ihm weniger, besonders sprechen seine Weiber zu dichterisch in den gespanntesten Situationen. Überhaupt wünschte ich diesen mehr Weiblichkeit und weniger italienischen Charakter. Eine gewisse männliche Größe und Konsequenz, die er ihnen zuweilen gibt, macht doch einen widrigen Eindruck und schadet der Wirkung des Kontrastes. Auch finde ich Nachlässigkeiten und Ungleichheiten im Stil, die leicht zu vermeiden gewesen wären. Den Freund des Ardinghello wünschte ich interessanter und so weiter. Weißt du denn etwas von Heinzen? Ist er noch in Italien? Nach deinem vorletzten Briefe muß der Herzog jetzt in Weimar sein. Hast du ihn gesprochen? Den Februar vom Merkur habe ich noch nicht. Ist er denn heraus? Lebe wohl für heute, nächstens mehr. Alles ist wohl und grüßt. Ka.